Die vier Zustände. Die Rosenkreuzer sprechen von vier Zuständen. Die vier, das hyperboreische Kleeblatt, das rechtsdrehende Hakenkreuz, die Rose. Die ersten beiden beziehen sich zweifellos auf die bereits vergangenen solaren Epochen. Im dritten Zustand ist die Macht vom Papst widerrechtlich an sich gerissen worden. Die päpstliche Tiara steht legalerweise dem Imperator zu. Die Rosenkreuzer wollen den Thron, bei dem die Macht noch mit dem unsichtbaren Führern verbunden ist, wiederherstellen, ehe ein neues Weltende hereinbricht, ein neues Zeitalter oder ein Kalpa. Eine geheimnisvolle Persönlichkeit, eine Art Prophet oder Magier, der in der Zukunft erscheinen soll, muss erst für das Abendland und dann für die ganze Welt den Sinn der transzendenten Macht zurückbringen. Man sollte wissen, dass hinter dem sichtbaren Imperator der Rosenkreuzer ein unsichtbarer, ein Double, die Macht steht. Wichtig ist noch der Hinweis auf die sprachliche Übereinstimmung des Hitlerismus mit der esoterischen Terminologie des Cordon Dorado. Man sprach von den drei Reichen. Das Reich Hitlers war das Dritte Reich, wobei die ersten beiden Reiche die Friedrichs des Großen und Bismarcks waren. Es würde noch ein viertes Reich kommen, das in dem tausendjährigen Reich Hitlers eingeschlossen sei. Auch die Idee des Joachim von Floris vom Millenarium findet sich hier wieder. Selbst der Ausdruck Achse, der zur Bezeichnung des Bündnisses zwischen Deutschland, Italien und Japan benutzt wurde, ist der hyperboreischen polaren Symbolkunde entnommen. Am Pol befindet sich die Erdachse, über welcher die Swastika kreist. Für die Eingeweihten der SS war Hitler jener geheimnisvolle Prophet oder Magier, der nicht nur käme, um das Asgard des Gottes Wotan im Kaukasus zurückzuerobern, der auch den Sinn für die königliche Würde wiederbrächte, wo der König der Welt, der Imperator, der Priester aller Priester und König aller Könige ist. Er ist der Führer, der für 1000 Jahre oder länger auf Erden ein neues goldenes Zeitalter errichten wird. Erinnern wir uns der Erklärung jenes japanischen Gesandten. Der Gruß Heil Hitler kommt von dem alten Heil der Minnesänger, das auch die Bedeutung von Salve, von Salvation, Errettung hat, Gesundheit. Die von der hohen Frau, Vovre Salde, Isolde, kommende Errettung, Erlösung. Die Frau verursacht eine Krisis, aus der sich der Weg zur Erlösung eröffnet. Sie zu erblicken ist so, als wenn man stirbt, sagt man. Der so Errettete ist ein Sohn der Vovre Salde. Die Rosenkreuzer greifen jedoch nicht direkt in die Politik ein, ihr Wirken geht fast unmerklich, geräuschlos vor sich. Im Jahre 1648 verschwinden sie, diesmal für immer, und verlassen Europa in Richtung auf das symbolische Indien des Priesters Johannes. Nachdem im Dreißigjährigen Krieg die königlichen Fundamente des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation zerstört wurden, wissen sie, dass hier nun nichts mehr zu tun ist. Es scheint so, als ob sie die Hoffnung verloren hätten. Die Freimaurerei und die unsichtbare Regierung. Alles das, was man späterhin über die Rosenkreuzer und die Vereinigungen, welche sich mit diesem Namen bezeichnen, zu sagen pflegt, ist eine den modernen Zeiten eigene Fälschung, aus dem Zusammenhang gerissen und von anderen Kräften gelenkt. Jetzt befindet sich alles unter der Kontrolle verkommener Strömungen, die die Erde in den Abgrund reißen. So geschieht es mit der 1717 in Schottland entstandenen Freimaurerei. Sie verwendet einige Symbole der Templer und der Rosenkreuzer, indem sie dieselben vornehmlich mit dem Ritual und der Symbologie des Judentums vermischt und verfälscht, das darin die Oberhand gewonnen hat. Die Freimaurerei ist unter die Kontrolle der geheimen Mächte geraten, die in Richtung auf das düstere Ende der Welt, die Endkrise des Kali-Yuga, wirken. War die Französische Revolution ein Werk der Enzyklopädisten und der Freimaurerei? Oder wendet die Freimaurerei lediglich eine überlegene und unbekannte Macht sogar der höchsten Grade an, welche die Kontrolle ausübt und Befehle erteilt, welche nicht zu befolgen unmöglich ist? Ende des 13. Jahrhunderts taucht in Frankreich eine offensichtlich aus dem Nahen Osten gekommene, geheimnisvolle und jüdisch-kabbalistische Persönlichkeit auf, die sich Dr. Falk Scheik nennt. Man hat ihm auch den Namen Führer aller Juden zugelegt. Keine Türe bleibt ihm verschlossen. Er wohnt den Sitzungen der geheimsten und internsten Zirkel der Logen bei und leitet sie. Er ist es, der die französische Revolution vorbereitet, überwacht und kontrolliert, wie der Gesandte einer unsichtbaren und allumfassenden Macht. Sicherlich sind ihm Saint-Germain, Cagliostro und der Marquis de Sade untergeordnet. Woher kommt er? Wer leitet ihn? Welche Macht ist es, die ihm alle Türen öffnet? Sein Weg wurde von langer Hand und sorgfältig von seinen Hintermännern vorbereitet. In seinem Buche »Unsichtbare Herrscher und Geheimgesellschaften«, erschienen im Verlag Je Elu, Paris, gibt Serge Houdin einen Abschnitt aus den Memoiren des revolutionären Oberbürgermeisters von Paris, Bailly, wieder, der zufolge der derartigen Revolutionen eigenen verhängnisvollen Mechanik von einer zweiten Generation noch unduldsamerer Revolutionäre hingerichtet wurde. Er verlor seinen Kopf in den Tagen des Schreckensregimes. Hier ein Abschnitt daraus. Es gibt einen unsichtbaren Motor, der falsche Nachrichten in Umlauf bringt, damit die Spannungen nicht nachlassen. Dieser Motor muss über eine große Anzahl von Agenten, über viel Geld und einen mächtigen geistigen Leiter verfügen, um den abscheulichen Plan verwirklichen zu können. Eines Tages wird man den infernalischen Genius und den Hauptverursacher kennen. Und Lafayette erklärt am 24. Juli 1789, eine unsichtbare Hand lenkt den Pöbel. Die Illuminaten Bayerns stehen im Mittelpunkt des Geschehens. Von hier kommt der Begriff Illuminatentum und Jahrhundert des Lichts. Das Vorgehen und die Organisation dieser Loge wurde von Marx und Lenin weitergeführt. Die Illuminaten sprachen von einer mindestens zwei Generationen lang andauernden grausamen Diktatur vor der Einsetzung der Regierung ohne Regierung im Geiste von Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit im Reiche der Vernunft. Auch Napoleon Bonaparte ist Eingeweihter der Bruderschaft der bayerischen Illuminaten und auch anderer Logen. Das erklärt seinen meteorhaften Aufstieg. Später handelt Napoleon jedoch auf eigene Rechnung und krönt sich selbst zum Kaiser. Mit dem Jahr 1812, als ihn die Geheimgesellschaften fallen ließen, beginnt sein Abstieg. Er verliert auch die ihm von den Sternen zur Seite gegebene Josephine, wie wir schon sagten. Es ist geschrieben worden, Hitler habe sich gegen die ihm von der Thule-Gesellschaft gemachten Auflagen aufgelehnt und sei in gleicher Weise dazu übergegangen, nach seinem eigenen Gutdünken zu handeln. Und darauf sei sein sachliches Scheitern zurückzuführen. Außerdem soll er von jenem geheimnisvollen Dr. Morell, einem Mitglied der Thule-Gesellschaft und feindlichen Geheimagenten, durch langsame Beigabe von Gift zugrunde gerichtet worden sein, indem er zum Drogenabhängigen wurde. Über das alles gibt es jedoch keinerlei Beweise, es sind lediglich Gerüchte. Von der Nichtfolgeleistung durch Hitler besitze ich nur einen Beweis, und zwar den mir von meinem Meister erbrachten, über den ich zu Beginn dieses Buches berichtet habe. Wir wissen nicht, welchen anderen unsichtbaren und unbekannten geistigen Führern er gehorsam war, noch wissen wir Genaueres über seine Pläne. Auf jeden Fall aber war er ein Akolyt, ein Mitstreiter des Gottes der Verlierer im Kali-Yuga. Und er hat seine Vorhaben genau ausgeführt. André Brissot schreibt, der Bruch zwischen Hitler und der Thule-Gesellschaft sei dadurch entstanden, dass Hitler sich der Benutzung der Partei zur Vernichtung der Organisation des Rudolf Steiner widersetzte, da er das als eine unnötige Aktion und Steiner als eine harmlose Person ansah. Die Thule-Gesellschaft, die Steiner hasste und ihn als Betrüger bezeichnete, setzt die Macht der nationalsozialistischen Organisationen zur Zerstörung des Hauptquartiers der Anthroposophie, des Goetheanums, ein, ohne Hitler vorher um Rat zu fragen. Als Hitler davon erfährt, soll er den Bruch vollzogen haben. Vermutungen, weiter nichts. Das Überwiegen rationalistischer und atheistischer Gedankengänge in der Freimaurerei geht mit ihrer Verjudung Hand in Hand. Folglich wird jede Bewegung, die eine Art hyperboreischer Initiation sowie die Wiedereinsetzung einer irdischen, die Kräfte des Cordon Dorado, des goldenen Bandes angeschlossenen Macht anstrebt, in dramatischer Weise in Konflikt mit den Strömungen und Organisationen kommen, die heutzutage die Erde in ihrer Gewalt haben. Die Rosenkreuzer zogen sich zurück in der Überzeugung, dass sie nichts mehr dafür tun konnten. Dieser Planet musste in der Tragödie seiner Involution, seiner Verstofflichung im Zeitalter des Eisens in den Abgrund stürzen. Nachdem die Rosenkreuzer Europa verlassen hatten, tritt das Ausland in das Illuminatentum, die Epoche des Lichts, in den Humanismus ein. Es sind die Enzyklopädisten, Mitglieder von Freimaurerlogen, welche die Dinge in diese Richtung lenken. Die Französische Revolution ist ihr Meisterwerk und wird, wie sie erklären, zur Vergeltung für Martern und Leiden von Jacques de Molay und der Templer durchgeführt. Die Französische Revolution stellt jedoch genau das Gegenteil der hierarchischen, transzendenten Auffassung von der Macht, dem Regnum Universale, dar, die nicht demokratisch und unrationalistisch ist, sondern göttlichen Ursprungs, im Einklang mit den geistigen Führern, den Hyperboreern und den unbekannten Oberen. Dies ist genau das Gegenteil der rosenkreuzerischen Auffassung. Sie ist ein Produkt des Rationalismus, des atheistischen und freimaurerischen Illuminatentums und weist auf eine libertär-anarchistische Verschwörung gegen die solare hierarchische Macht, gegen den Geist hin, der im Verborgenen von einer anderen Art von unsichtbaren Oberen geleitet wurde, die eine ganz und gar vermischte, bastardisierte Welt zum Ziele hat, wo alle gegen alle kämpfen, eine Art amorpher Masse ohne Religion, ohne Glauben, die durch geschickt manipulierte Mittel der Propaganda und der Beeinflussung leicht zu lenken und zu versklaven ist.